Erster danach sprach Jesus zu den vielen Menschen und zu seinen Jüngern. Zweiter er sagte, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf den Stuhl des Mose gesetzt. 3. Deshalb sollt ihr alles tun und befolgen, was sie euch sagen, aber handelt nicht nach ihren Taten, denn sie sagen etwas und tun es selbst nicht. Vierter sie binden schwere Lasten und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen diese Lasten nicht einmal mit einem Finger bewegen. Fünfter sie tun all ihre Werke, damit die Leute sie sehen, denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern lang. Sechster sie lieben die besten Plätze bei Festessen und die vordersten Sitze in den Synagogen. Siebter auch mögen sie es, auf öffentlichen Plätzen gegrüßt zu werden und dass die Leute sie Rabbi nennen. Achter ihr sollt euch aber nicht Rabbi nennen lassen, denn ihr habt nur einen Meister und ihr alle seid Brüder. Neunter nennt auch niemanden auf der Erde euren Vater, denn ihr habt nur einen Vater, den im Himmel. Zehnter lasst euch auch nicht Führer nennen, denn ihr habt nur einen Führer, Christus. Elfter der Größte unter euch soll euer Diener sein. Zwölfter wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dreizehnter wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Denn ihr verschließt den Menschen das Himmelreich. Ihr selbst geht nicht hinein und lasst auch andere nicht hinein, die hineingehen wollen. 14. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr nehmt den Witwen ihre Häuser und sprecht zum Schein lange Gebete. Deshalb werdet ihr eine umso härtere Strafe erhalten. 15. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr reist über Meer und Land, um einen einzigen Menschen zu eurem Glauben zu bekehren. Wenn er dann bekehrt ist, macht ihr ihn doppelt so schlimm wie euch selbst, so dass er die Hölle verdient. 16. Wehe euch, ihr blinden Führer. Ihr sagt, wer beim Tempel schwört, der ist nicht gebunden. Aber wer beim Gold des Tempels schwört, der muss seinen Eid halten. 17. Ihr Narren und Blinden. Was ist wichtiger, das Gold oder der Tempel, der das Gold heilig macht? 18. Ihr sagt auch, wer beim Altar schwört, der ist nicht gebunden. Aber wer bei der Opfergabe auf dem Altar schwört, der muss seinen Eid halten. 19. Ihr Blinden. Was ist wichtiger, die Opfergabe oder der Altar, der die Opfergabe heilig macht? 20. Wer also beim Altar schwört, der schwört bei dem Altar und bei allem, was darauf liegt. 21. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei dem Tempel und bei Gott, der darin wohnt. 22. Und wer beim Himmel schwört, der schwört beim Thron Gottes und bei Gott, der darauf sitzt. 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt den Zehnten von kleinen Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel, aber ihr vernachlässigt die wichtigen Dinge des Gesetzes, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Ihr solltet diese Dinge tun und die anderen nicht vernachlässigen. 24. Ihr blinden Führer. Ihr siebt eine Mücke aus eurem Getränk, aber ein Kamel verschluckt ihr. 25. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr reinigt Becher und Schüsseln von außen, aber innen sind sie voll von Gier und Maßlosigkeit. 26. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. 27. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr seid wie weißgetünchte Gräber, die von außen schön aussehen, aber innen sind sie voll von knochentoter Menschen und aller Art Unreinheit. 28. Genauso seht ihr von außen für die Menschen gerecht aus, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Bosheit. 29. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr baut die Gräber der Propheten und schmückt die Denkmäler der gerechten Menschen. 30. Und ihr sagt, wenn wir zur Zeit unserer Vorfahren gelebt hätten, wären wir nicht mitschuldig am Tod der Propheten gewesen. 31. Damit beweist ihr selbst, dass ihr die Nachkommen derer seid, die die Propheten getötet haben. 32. Macht nun das Maß der Sünden eurer Vorfahren voll. 33. Ihr Schlangen, ihr Giftschlangen. Wie wollt ihr der Strafe der Hölle entkommen? 34. Deshalb sende ich Propheten, weise Männer und Schriftgelehrte zu euch. Einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, andere werdet ihr in euren Synagogen auspeitschen und von Stadt zu Stadt verfolgen. 35. So wird all das unschuldige Blut, das auf der Erde vergossen wurde, über euch kommen. Das beginnt mit dem Blut des gerechten Abel und reicht bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes des Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. 36. Ich versichere euch, all dies wird über diese Generation kommen. 37. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die zu dir gesandt wurden. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt, aber ihr wolltet nicht. 38. Seht, euer Haus wird verlassen sein. 39. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sagt, gesegnet sei, der im Namen des Herrn kommt.